Telekom Fernsprecher Reuterplatz, Ecke Weserstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Voda Wasserflasche, ein gelber Zettel sowie einige Kronkorken und in meiner unmittelbaren Umgebung ein großer Tisch mit Kinderstühlchen. Vielleicht feiert hier eine Kindertagesstätte Geburtstag oder Karneval. Ansonsten gibt es auf dem Weg zu diesem Fernsprecher, gab es zu berichten, dass dort vor einem Heizungs-Sanitäranlagen-Fachgeschäft zwei Polizeifahrzeuge gehalten haben, aus dem vier Polizisten herausgeschlendert kamen, die mit Einweghandschuhen bewaffnet in den Heizungsanlagenladen hineingeschlendert sind, um eventuell dort eine Heizungsanlage festzunehmen. Wer weiß. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.